Die Suche nach der verschleppten Rundfunkjournalistin Isabelle Dorn ist am Morgen ergebnislos abgebrochen worden. Die zuständigen Behörden mit. Ein Sprecher sagte, es gäbe keine Hoffnung mehr, Frau Dorn noch lebend zu finden. Isabelle Dorn ist tot. Die Journalistin war vor 6 Tagen während einer Radiosendung angeschossen und entführt worden. Von dem mutmaßlichen Täter fehlt jede Spur. In einer Stellungnahme bezeichnete ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin den Tod von Frau Dorn. Die Gewerkschaft IG Medien hat für morgen zu einer landesweiten Schweigeminute aufgerufen. Auf der anderen Seite. Hörspiel von Alexander Brabant. Um 12 Uhr sollen in Gedenken an die ermordete Journalistin Dorn alle Radio und Fernsehen. Herr Neubauer? Kommen Sie rein. Geben Sie mir Ihren Mantel. Ist keine gute Wahl hier. Wieso? Sie hätten in ein großes Hotel gehen sollen. Das wollte ich nicht. Okay. Haben Sie noch jemandem gesagt, dass Sie hier sind? Nein. Was ist mit meiner Frau? Haben Sie mit ihr gesprochen? Sie sehen nicht gut aus. Hören Sie, ich... Warum rufen Sie nicht selber an? Was? Sie fragt das. Geht's ihr gut? Keine Ahnung, sie ist mit den Kindern aufs Land. Ich brauche was, wo ihr Name draufsteht. Ausweis, Führerschein, irgendwas. Ach ja? Glauben Sie nicht, Sie sind der Einzige, der Ihre Story loswerden will. Gibt jetzt viele Neubauers und die haben alle was zu sagen. Hier. Schickes Foto. Können wir dann? Eins noch. Warum wollen Sie es mir erzählen? Sie hätten auch jedes andere Blatt anrufen können. Gibt bestimmt eins, das Ihnen mehr bietet. Den traue ich nicht. Sie sollten niemandem trauen. Ich bin nicht hier, weil ich Sie mag. Deshalb sage ich Ihnen auch gleich, was mich nicht interessiert. Wie Sie sich fühlen, was Sie glauben oder nicht und was Sie ankotzt auch nicht. Was die Leute wissen wollen, ist... Warum? Warum hat Vries auf die Frau geschossen? Darum geht's. Ist das okay für Sie? Ja. Gut. Dann erstmal das, was ich schon weiß. Vries hat Frau Dorn aus dem Studio gezerrt, in sein Auto. Dort soll angeblich noch ein Schuss gefallen sein. Seitdem ist Funkstille. Die Polizei meint, dass Sie in der Nacht, bevor es passiert ist, bei ihm waren. Nun sagen die zwar, Sie behandeln das vertraulich, aber Sie sehen, was das wert ist. Und das war's auch schon. Ich weiß nicht, was Sie mit dieser Sendung zu tun hatten, worum es da ging und schon gar nicht, was so schlimm war, dass ein... wie alt ist der Mann? 71. Dass ein 71 Jahre alter Mann meinte, er müsste die Moderatorin wegschaffen. Wollen Sie mich verarschen? Nein. Die Leute reden doch über nichts anderes. Soll ich schreiben, was die Leute sagen? Da gibt's auch welche, die meinen, sie hätten's vorher gewusst. Die Wahrheit ist, Menschen wie ich haben von ihrer Sendung bis letzte Woche noch nicht mal was gehört. Dasselbe gilt für die Bude, die sie ausgestrahlt hat. Die haben Sie, Frau Dorn und alle, die noch dabei waren, auf einer UKW-Frequenz verbraten, die schon an der Stadtgrenze verreckt ist. Verstehen Sie? In Ihrem Kiez sind Sie vielleicht eine Nummer, aber außerhalb... Sie können ganz vorne anfangen. Die haben mich gekauft. Wer? Der Sender. Das... wird richtig groß. Das rüttelt die Leute auf. Auf die Art können sie was bewegen. Das interessiert mich nicht. Oh, kommen Sie. Wer ist das? Wie heißt er und was macht er da? Benningsen heißt er. Und da hat er einen Hut auf. Die wollten mich und meine Familie verkabeln. Komplett. Mikrofone überall. Am Mann, in der Wohnung, im Auto, sogar auf dem Klo. Gut, die Kinder nicht, das ist ja klar. Und dann sollte ich so, wie ich war, zum Amt. Wohin? Jobcenter. In die Höhle des Löwen. Was? Ja. Sie beantragen dort Grundsicherung und wir übertragen. Ja, der hat gedacht, ich bin blöd. Es entstehen Ihnen natürlich keine Kosten. Was denn für Kosten? Ich soll mich für Sie nackig machen und noch froh sein, dass es nichts kostet? Sie hatten doch sowieso vor, sich dort zu melden, oder? Ich meine, müssen Sie doch. Woher wissen Sie das? Wir machen unseren Job. Aber es ist doch auch keine Schande. Was ist es Ihnen wert? Nichts ist umsonst, hm? Naja, das muss ich eruieren, aber... Sie sind natürlich nicht der Einzige, der in Frage kommt, nicht wahr? Das hat er Ihnen gesagt. Aber ja, wenn Sie mir nicht glauben, dann fragen Sie seine Sekretärin, die war dabei. Klingt nicht, als hätten die Sie mit Geld gezwungen. 15.000. Ach doch. Und Frau Dorn, wann haben Sie die zum ersten Mal getroffen? Kurz bevor es losging. Achtung Leute, noch 15 Sekunden. Genau wie die anderen. Welche anderen? Na, das Team. Gibt's was, worüber Sie nicht reden wollen? Sie waren nicht schlecht bis jetzt. Jochen Reich. Noch 10. Von dem wusste ich nur, dass er Anwalt war. Ich kenne Ihre Situation. Angeblich hat er das Amt schon in über 100 Fällen verklagt. Und Achtung, Sie sind der Nächste. Vorher fragen Sie ihn aber, wie oft er gewonnen hat. Und das war Vries. Das war Vries. Schön, dass Sie noch dabei sind bei Auf der anderen Seite. Mein Name ist Isabel Dorn. Außerdem begrüße ich jetzt unseren Rechtsexperten Jochen Reich. Guten Tag. Und einen Gast, über den ich mich ganz besonders freue. Er war viele Jahre Leiter des Soziokulturellen Instituts in Mannheim und davor lehrt er an der First Lincoln University in Detroit, Michigan. Und zwar, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, Social Economy Studies. Richtig. Außerdem sind Sie Publizist und Sie waren von Anfang an ein erklärter Gegner der Hartz-Gesetze. Immer, ja. Schön, dass Sie bei uns sind, Dr. Hanno Vries. Tag. Ja, gemeinsam werden wir ab morgen Max auf seinen Wegen durch die Bundesagentur begleiten. Hier im Studio als Ratgeber und Kommentatoren. Denn wir wollen natürlich vor allem eins: aufräumen mit den Vorurteilen und Halbwahrheiten, die die Dauerdiskussion um Hartz IV immer noch bestimmen. Denn da herrscht viel Unkenntnis, Herr Reich, oder? Das kann man wohl sagen. Und nicht nur bei denen, die selbst nicht unmittelbar betroffen sind, sondern auch bei den Empfängern. Und nicht zuletzt bei den Ämtern als den Versorgungsträgern. Darf ich vielleicht mal hier? Danke. Ich glaube, die Zahl von über 100.000 Klagen gegen Hartz-IV-Bescheide allein in Berlin, das spricht eine deutliche Sprache. Ach, tatsächlich? Bitte. Danke. Ja, da gibt's einen juristischen Graubereich, der die Grundsicherung zur Auslegungssache macht. Entschuldigung. Und systematisch Unsicherheit schafft, das ist da nicht von der Hand zu weisen. Gut, wir werden diese Frage im Detail besprechen. Jetzt, denke ich, sollten wir unsere Chance nutzen, denn noch sitzt er hier. Max, vielleicht erzählen Sie kurz etwas über sich. Also, von Beruf bin ich Tischler. Warten Sie. Das ist nicht wahr. Wieso? Na, geben Sie mal einem die Hand. Das ist was anderes als bei Ihnen. Nee, es war nicht meine Idee. Aber das ist doch kein Problem, oder? Ich meine, ich habe nichts gegen Ihren Beruf. Sie sind ein Puppenspieler. Ja, und das ist toll. Damit sind Sie für mich ein Künstler. Und für Frau Schuster auch, habe ich recht? Mhm. Für alle. Das Problem ist, der Hörer kann damit nichts anfangen. Der ist Gemüsehändler oder Maurer. Hm? Einfache Leute, die nichts geschenkt kriegen. Wenn die hören, dass wir einen Künstler zum Amt schicken, dann denken die, wir haben sie nicht mehr alle. Weil für die sind sie ein Spinner. Egal, ob sie was verdienen oder nicht. Ist so. Ja, dann nehmen Sie doch einen Maurer. Sagen Sie so. Finden Sie mal einen. Die scheitern doch schon am ersten Fragebogen. Wenn Sie denen Ihresgleichen vorsetzen, den lachen die aus. Was ich brauche, ist ein Handwerker, der nicht nur in Hauptsätzen spricht. Und das sind Sie. Der trägt dir sein Herz auf der Zunge. Gut, ich meine, wenn Ihnen Tischler nicht gefällt, dann nehmen wir halt was anderes. Der hat noch ganz andere Sachen gesagt. Ersparen Sie es mir. Und wer ist Frau Schuster? Seine Sekretärin. Die ist immer dabei. Am Anfang habe ich mich darüber gewundert, später habe ich verstanden, warum. Okay, eins nach dem anderen. Was haben Sie noch gesagt? In der Sendung, meine ich. Dass ich verheiratet bin und ich habe zwei Kinder. Ah ja, die Kinder. Hm. Das ist unser Stichwort, denn wir haben eine kleine Überraschung vorbereitet. Wir haben den kleinen Nils gefragt, was er seinem Papa mit auf den Weg geben möchte. Und bitte. Hallo Papa, ich bin heute Fußballtorwart und ich habe schon ganz viele Bälle gehalten. Hallo. Bälle von Türkei, von 101 Minuten. Wie alt ist Ihr Sohn? Eine neue Welt. Vier. Vier neues Leben. Ja, sehr schön. Ja, und der Kleine im Hintergrund, verraten Sie uns, wer das war? Das ist Mathis, der ist gerade zwei geworden. Für die ist das alles sicher sehr aufregend. Ja. Mein Gott, da muss es Ihnen doch hochgekommen sein. Ja. Was hat Ihre Frau dazu gesagt? Was wohl? Es ist widerlich. Ich musste unterschreiben, dass in der Küche nicht mal Wasser laufen darf, wenn wir reden. Kein Föhn, keine Waschmaschine, kein Staubsauger. Reicht das nicht? Du hast gesagt, keine Interviews mit den Kindern. Was soll ich denn machen? Glaubst du, die haben mich gefragt? Nein, bei Nils fragen sie dich nicht. Und mich lügen sie einfach an. Was? Moment. Wie meinte sie das? Der Junge ist nicht mein leiblicher Sohn. Versprich mir, dass er das von diesen Leuten nicht erfährt. Das wissen die doch gar nicht. Natürlich wissen die das. Versprich es mir. Okay. Du hast uns verschachert. Verdammt nochmal, ich hab dich gefragt. Ja, und ich hab mich auf dich verlassen. Das hätten wir alles gar nicht sagen dürfen. Wieso? Das haben die schon aufgezeichnet, aber das war uns nicht klar. Entschuldigung. Ja? Wie spät ist es? Kurz nach fünf. Was? Ja, ich bin bei ihm. Natürlich bin ich sicher. Mein Chef will wissen, ob Sie es wirklich sind. Hm? Weiß ich noch nicht. Bis morgen vielleicht. Ich schick's Ihnen dann. Was? Ja. Drehen Sie mal lauter. Der Ehemann der verschleppten Journalistin Isabel Dorn äußerte sich heute in einem Interview empört über die Erklärung der Behörden, es gäbe keine Hoffnung mehr, seine Frau lebend zu finden. Man hat mir gesagt, ich solle mich damit abfinden. Aber ich frage Sie, wie lange würden die hoffen und alle verfügbaren Kräfte aufbieten, wenn es sich nicht um meine Frau, sondern um einen Polizisten handeln würde? Ja, ich höre es. Ganz kurz bitte, Herr Dorn. Hören Sie mal zu. Diese Leute haben Isabel aufgegeben. Ja, bis später. Aber ich glaube eher... Wollen Sie das noch anlassen? Wenn ich es sehe. Danke Ihnen. Glauben Sie, dass sie noch lebt? Ich glaube, dass das LKA jetzt eine Kompetenzdebatte am Hals hat. Die hätten nicht aufgegeben, wenn sie sich nicht sicher wären. Die Frage ist eher, was ist passiert? Aha. Kommen Sie, wir haben keine Zeit. Wie war denn nun Ihr erster Gang zum Amt? Na, das waren Witze. Wir sind dahin, haben unseren Schriebs abgegeben und das war's. Seitdem bin ich Tischler. Dem können Sie alles erzählen. Es ist wie eine zweite Geburt. Sie müssen es nur unterschreiben. Und? Na, weiter war nichts, außer, dass wir nach 4 Wochen ohne alles dastanden. Das bisschen Geld, was wir gespart hatten, war weg. Und da hatte ich schon zigmal beim Amt angerufen. Jedes Mal hatten sie mir gesagt, wir müssen noch warten, aber das konnten wir nicht mehr. Also bin ich wieder hin. Da hieß es plötzlich, es fehlt noch was. Irgendein Nachweis. Aber da werden Sie doch angeschrieben. Ist denen durchgerutscht. So oder so habe ich gesagt, dass es jetzt mal losgehen muss. Da brauchen Sie einen Termin in der Leistungsabteilung. Wo? Na, bei den Leuten, die das Geld verwalten. Das geht aber heute nicht mehr. Das hat er einfach so gesagt. Notfälle werden da bis 11 Uhr hingeschickt. Wir waren uns auch einig, dass ich einer bin. Aber es war 11:05. Und da war es auch egal, dass ich schon seit 2 Stunden da war. Wow. Was? Na, das war doch eine Steilvorlage. Einen größeren Gefallen hätten die ihrer Sendung ja gar nicht tun können. Sie haben die wirklich nie gehört, was? Nein. Na, ist auch egal. Wir hatten jedenfalls nichts davon. Sorry. Was denn noch? Okay. Ja, ich sehe es mir an. Bis später. Was ist? Wir kriegen unsere Begründung. Das LKA gibt 6:45 eine Erklärung ab. Können wir eine Pause machen? Nein. Wir können was zu essen bestellen, wenn Sie wollen. Mögen Sie Sandwiches? Heißt das, Sie bleiben über Nacht? Ich habe das Zimmer gegenüber. Sie hätten auch hier schlafen können. Schlafen? Ich glaube nicht, dass ich dazu komme. Hallo? Ja? Ja, wir hätten gern ein paar Sandwiches. Auch die, was ist das hier? Die 12. Die 12. Ja, von allem was, danke. Heute Morgen hatte ich eine Ente auf der Terrasse. Was? Eine Ente. Es sah aus, als würde sie sich über mich lustig machen. Das meinte ich vorhin, Herr Neubauer. Für sowas habe ich keinen Nerv. Ja, schon gut. Okay, wo waren wir? Steilvorlage. Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen Isabel Dorn. Sie hören Auf der anderen Seite und wie gewohnt sitzen neben mir unsere Experten Jochen Reich und Dr. Hanno Vries. Morgen. Guten Tag. Ja, heute ist er nun endlich gekommen, der Bescheid der Bundesagentur über Neubauers zukünftige Bezüge. 5 Wochen sind vergangen, Herr Reich, seit die Familie den entsprechenden Antrag gestellt hat. Das kommt mir recht lang vor. Sie kennen meine Meinung dazu. Ich sage, das ist normal. Der Antrag, von dem wir hier reden, hat ja nicht nur 3 Seiten. Und das alles zu prüfen, dauert eben seine Zeit. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, Herr Neubauer ist nicht der Einzige, der dort vorstellig wird. Also, bei aller Liebe, Herr Reich, das mit den Angaben, das haben Sie neulich schon gesagt. Und da habe ich mich auch schon gefragt, was Sie meinen. Im Schnitt beantwortet da keiner mehr als 30 Fragen. Und jetzt gehen Sie mal zu einer Bank und beantragen einen Kredit. Die fragen Sie auch nicht weniger, aber... Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Nein? Nein, weil das da eine Leistung ist. Eine Leistung, die Sie bezahlen in Form von Zinsen und Bearbeitungsaufschlägen. Klar geht das da schneller. Das ist das eine. So. Und dann sehen Sie sich die Zahl der privaten Insolvenzen an. Da haben wir einen Rekordstand. Und wessen Schuld ist das? Wenn es Ihnen gefällt, dass der öffentliche Sektor das Geld so bewilligt wie die Banken, siedeln Sie doch auf Naxos. Ach, so ein Unsinn. Sie wissen genau, die Ämter sind chronisch unterbesetzt. Die tun, was sie können. Gut, meine Herren, vielleicht vertagen wir diesen Streit und hören stattdessen, wie die Familie den Bescheid aufgenommen hat. Und bitte. Nora, jetzt renn nicht weg. Lass mich. Das muss ein Missverständnis sein. Ach ja? Mach die Tür auf. Ich gehe morgen dahin und kläre das. Ja, das klingt nicht gut. Nein, und das kann es auch nicht, denn der Bescheid, der uns vorliegt, ist eine Katastrophe. Wir nennen, das sage ich kurz, dazwischen keine Zahlen. Wir wollen nicht darüber reden, wovon man in diesem Land leben können muss und wovon nicht. Was ich übrigens schade finde, und ich denke, viele Hörer auch. Mein Gott, Sie kennen doch die Sätze. Eben, und deshalb verstehe ich nicht, worüber Frau Neubauer so verzweifelt ist. Da klären Sie uns auf, Herr Vries. Ja, das Amt spricht der Familie nur knapp die Hälfte des errechneten Bedarfs zu. Des vom Amt selbst errechneten Bedarfs. So ist es. Und deshalb müssen wir auch nicht über die Höhe reden. Viel spannender ist die Frage, wie sowas passieren kann. Moment, damit das nochmal ganz klar ist. Der Familie steht per Gesetz ein Existenzminimum X zu. Das Amt sagt aber, Sie kriegen von uns nur die Hälfte. Aber Frau Dorn. Genau. Ach, das so zu formulieren, ist doch Öl ins Feuer gießen. Das klingt ja, als wäre die Familie dem Amt egal. Das ist falsch. Das Amt sagt lediglich, wir sind für Ihre Bezüge nicht allein zuständig. Das ist was vollkommen anderes. Also nicht für mich. Aber natürlich, weil es nämlich zugleich auf die Stellen verweist, von denen der Rest kommen soll. Hier. Ist das wichtig? Aber ja. Damit erfüllt das Amt seine Fürsorgepflicht. Das ist der größte Unsinn, den ich je gehört habe. Also bevor Sie Ihre Waffen entsichern, meine Herren, warum zahlt es denn nicht? Das ist kompliziert. Ja, wir geben uns Mühe. Das Amt verrechnet zweierlei. Einmal die Unterhaltszahlung für den kleinen Nils, die der leibliche Vater des Kindes zu leisten hat. Und die Einkünfte, die Herr Neubauer aus seiner selbstständigen Tätigkeit erzielt. Und das ist unmenschlich, oder wie? Nein, aber Herr Neubauer hat erklärt, dass der Kindsvater, Gott sei seiner Seele gnädig, gar nicht zahlt und deshalb eben nichts zum Unterhalt der Familie beiträgt. Und zweitens, dass er keine eigenen Einkünfte hat. Und da frage ich Sie, worauf verweist das Amt? Also ich meine, sinnvoll? Auf die Möglichkeit, den Kindsvater zu verklagen. Na, Halleluja. Bis das bei Gericht durch ist, sind alle verhungert. Die Wahrheit ist, die haben Neubauers Erklärung einfach unter den Tisch fallen lassen und den nicht vorhandenen Unterhalt als Einnahme deklariert. Auf Deutsch, sie haben es verschlampt. Das können Sie so nicht sagen. Na doch, weil das steht hier. Okay, und was ist mit Herrn Neubauers angeblichen Einnahmen? Die gibt's nicht. Na, das kann ja nicht sein. Doch, aber das ist noch komplizierter. Das Amt ist hier in einer Zwickmühle. Da Herr Neubauer selbstständig ist, muss er eine Gewinnprognose vorlegen. Das heißt, er muss Einnahmen kalkulieren, das ist normal. Ach, da geht's doch schon los. Er ist ja gar nicht in der Lage zu sagen, was er verdienen wird. Er fängt ja gerade erst an. Und das hat er auch gesagt. So. Aber jetzt passiert Folgendes. Das Amt hebt die Hand und sagt, ja, tut uns leid, wenn Sie nicht sagen können, was Sie verdienen werden, können Sie auch nicht selbstständig sein. Das finden Sie normal? Das ist Erpressung. Und dann tut die so kumpelhaft und sagen, ach komm, Sie tragen Sie irgendwas ein. Und Neubauer ist so naiv und macht das und prompt wird's ihm hintenrum abgezogen. Wo ist denn da die Zwickmühle? Wissen Sie, wenn ich Sie so reden höre, frage ich mich, warum wir überhaupt noch irgendwas prüfen. Wollen wir das Geld mit der Gießkanne verteilen? Nicht, wenn Sie sie halten. Bleiben Sie doch bitte sachlich. Also, die Wahrheit, Herr Vries, die Sie nicht sehen wollen, ist, mit seiner Selbstständigkeit entzieht sich Herr Neubauer jedem Vermittlungsversuch, und zwar für volle 2 Jahre, das ist nämlich die Praxis. Und in der Zeit kann er machen, was er will, während Sie und ich seine Familie ernähren. Das tut Ihnen weh, nicht wahr? Nein, das tut mir nicht weh, aber ich sage, es ist nicht zu viel verlangt, dass er in dieser Zeit mal 50 Euro Gewinn prognostiziert. Ach, das reicht. Ja, das reicht, das ist es doch. Und wenn Ihnen das absurd vorkommt, sind Sie nicht allein. Der Einzige, der davon was hat, ist Herr Neubauer. Stimmt es, was Herr Reich sagt? Natürlich stimmt es, und das wissen Sie auch. Ja, das sind die Richtlinien. Gut, also was wird denn dann der nächste Schritt sein? Herr Neubauer wird versuchen, einen Unterhaltsersatz für Nils einzufordern. Und er wird versuchen, denen einzureden, dass er zwar Tischler sein will, aber nichts verdient. Das ist ein gutes Recht. Schön, aber bis dahin leben alle vom halben Satz. So ist es. Ja, aber mein Gott, der kriegt das doch alles nachgezahlt. Und tun Sie nicht so, als müsste er bis dahin durch den Winter 46. Gut, vielleicht sollten Sie... Irgendwie mag ich Sie, Herr Reich. Sie haben immer so was Frisches, wenn Sie von das reicht reden, vielleicht. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, aber nicht im Zorn. Neubauer sind eine junge Familie. Und was ich erfrischend finde, ist, Sie lassen sich das Leben nicht verderben. Überzeugen Sie sich selbst. Bis morgen. Und Und da sagte der dicke Knopfkönig zum Ritter Löffel, da ist der Berg, da hält der Drache Scharfzahn die Prinzessin Seidenspitze fest. Rette sie, bitte, nein, rette sie. Der Löffel von Leo. Wie sieht er denn aus, der Scharfzahn? Dem werde ich mit meinem Löffel eins draufgeben. Du wagst es, mit deinem dicken Kumpel vor meinem Berg zu stehen. Hilfe, Hilfe, der Scharfzahn, Ritter Löffel. Lass die Prinzessin frei. Ich geb dir gleich frei mit meiner Scharfzahn-Windmaschine. Sternenstaub. Sternenstaub. Fällt in mein Herz. Sternenstaub. Sternenstaub. Von Sarah Whitman. Fällt in mein Herz. Der Bestseller. Jetzt auch als Hörbuch. Ah, die Brote. Ich nehme sie Ihnen ab. Vielen Dank. Sie sehen gut aus. Wollen Sie auch? Später. Ging das die ganze Zeit so? Es wurde noch besser. Erst habe ich noch jede Folge mitgeschnitten, aber das habe ich dann sein lassen. Warum? Glauben Sie, ich finde es schön, meine Kinder in Werbespots zu hören? Benningsons einziger Kommentar dazu war, Sie waren doch dabei. Und ich könnte ja klagen, wenn ich wollte. Ich will nicht. Ja, und dann die Unterhaltsgeschichte. Dass davon irgendwas bleibt. Nee, ich war einfach zu langsam. Nach der Ausgabe haben sie eine Hotline eingerichtet, weil ihnen die Leute die Leitung blockiert haben. Die waren alle ganz versessen darauf, ihren Senf dazu zu geben. Und in der Woche darauf haben sie einen zweiten Werbeblock eingeführt. Für die lief alles nach Plan. Was mit uns war, war denen egal. Und ja, ich hab mir eingeredet, das wäre der Preis. Wofür? Die Sache. Kommen Sie. Ja, oder zumindest für die 15.000. Das heißt, die haben Sie zwischendurch nicht unterstützt? Ach, die haben nur draufgehalten. Ich habe jeden Tag Bücher verkauft, damit wir überhaupt was besorgen konnten. Windeln, Milch, den ganzen Kram. Und meine Frau hat ihren Ehering versetzt. Für 27 Euro. Das waren alles kleine Highlights im Programm. Ja, eine furchtbare Situation, da wird wohl niemand widersprechen. Müssen wir hier nicht fragen, Herr Reich, ob die Gesellschaft an den Neubauers versagt? Nein. Das ist ein sozialromantischer Reflex, aber dem gilt es hier zu widerstehen. Dankeschön. Wie bitte? Ich habe gerade einen Hunderter gewonnen. Man kann im Netz auf Ihre Antworten wetten. Wussten Sie das? Ach, wirklich? Tja. Ja. Sehr unglaublich. Ist mir egal. Hier geht's. Das glaube ich nicht. Na doch. Also, es ist so. Herr Fries. Ja. Entschuldigung. Hier geht es. Ja, um Gerechtigkeit. Ach, wissen Sie. Und auch auf die Gefahr hin, dass es Sie verstört. Ich sage nur das, was Herr Neubauer selbst denkt. Was? Da kann ich Ihnen nicht folgen. Ja, da stimmt was nicht. Natürlich stimmt es. Stellen Sie sich Folgendes vor. Morgen hat der Mann, weiß nicht, eine geniale Geschäftsidee. Ach. Dazu ein bisschen Glück und hier und da die richtigen Bekannten. Wollen Sie noch? Nein. Er spuckt in die Hände und in 3 Jahren ist er Millionär. Na, das führt ja ganz schön weit weg. Ja. Ach, gar nicht. Wir nehmen's mal an. Was glauben Sie, wird er in seinem großen Haus, im Liegestuhl, am Pool, was wird er da sagen? Wird er sagen, die Gesellschaft hat mich reich gemacht? Nein. Er wird sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen, das seien die Früchte seiner Arbeit. Und das wäre ja auch so. Jetzt passiert aber nichts von all dem. Er hat eben keine Idee. Nein. Er verkauft Bücher, bravo. Jetzt passen Sie mal auf. Moment. Statt ihn nun beim Wort zu nehmen und zu fragen, warum spuckst du nicht in die Hände? Warum hast du keine Idee? Stellen Sie sich hin und sagen, es geht ihm schlecht und daran ist die Gesellschaft schuld. Herr Neubauer sagt das nicht. Der ist ganz still. Er weiß genau, dass ihn niemand zwingt, die Hände in den Schoß zu legen. Das ist nicht raus. Ach ja, das können Sie drehen und wenden, wie Sie wollen. Fakt ist, hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Okay. Ich drehe gar nichts um, ich gebe Ihnen recht. Ach. Ich bemitleide Herrn Neubauer auch nicht, wenn auch aus anderen Gründen. Es gibt nämlich etwas, das Sie verschweigen und das ich, Entschuldigung, den großen Beschiss nenne. Aber auch das sage ich ganz kalt, denn es ist Neubauers Aufgabe, sich dagegen zu wehren. Ich sage Ihnen, was ich meine. Herr Neubauer wurde etwas versprochen. Es wurde ihm gesagt, wir helfen dir. Denn er hat, das müssen Sie zugeben, durchaus eine Idee. Er will Tische und Stühle bauen und, wer weiß, vielleicht solche, die die Welt noch nie gesehen hat. Man sagt ihm also, wir unterstützen dich. Was Neubauer aber jetzt erfährt, ist genau das Gegenteil. Er wird eben nicht unterstützt. Er erfährt, dass der Solidargedanke in diesem Land ein verschrumpelter Anachronismus ist. In den Köpfen der Menschen ist er jedenfalls nicht. Also entschuldigen Sie mal. Also, natürlich. Das können Sie so nicht. In den Köpfen der Menschen ist das, was Sie denken. Da ist Neubauer eine Made, satt und faul, bis zu dem Tag, an dem er urplötzlich so viel Geld verdient, dass er ihres nicht mehr braucht. Darauf warten Sie. Na ja. Ja, aber Sie fragen nicht, wie das gehen soll. Gut, nun sind Sie nicht so wichtig, aber das Amt fragt auch nicht danach. Es setzt Neubauer einen Sachbearbeiter nach dem anderen vor die Nase, die allesamt nichts anderes tun, als das, was er sagt, in Frage zu stellen. Das heißt dann prüfen. In den Augen der Agentur ist, dann machen wir uns nichts vor, ein potenzieller Betrüger. Was? Ich bin da vollkommen d'accord mit dem Kollegen Benningsen, der sagt, Moment. Der ganze Apparat schwitzt nur eine einzige Botschaft aus und die lautet, wir wollen dich hier nicht haben. Das ist doch Quatsch. Ach, die kriegen es ja nicht mal fertig, ihm zuzuhören. Die schicken ihn von Pontius zu Pilatus und was bringt's? Auf sein Geld wartet er immer noch. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Ich sage, Neubauer ist ein Schaf. Erstens, weil er sich betrügen lässt. Und zweitens, weil es gar nicht anders sein kann, als dass er es entweder nicht begreift oder sich aus Bequemlichkeit gefallen lässt. So oder so ist er selber schuld. Aber das ist doch das, was ich sage. Nein. Sie sind nur allergisch auf fremdes Elend. Was ich meine ist, wir müssen uns mal entscheiden. Wollen wir nun eine soziale Gesellschaft oder wollen wir sie nicht? Wenn ja, sollten wir konsequent sein. Glauben wir doch Herrn Neubauer, dass er es ernst meint. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Ach, und das haben Sie? Das ist nicht die Frage. Sie können sich ja auch dagegen entscheiden. Wenn das die Zukunft ist, bitte. Ich bin nur dafür, es dann auch zu sagen. Das ist alles sehr theoretisch, aber wir sind 80 Millionen Volk und kein Kibbutz. Gehen Sie doch raus. Erzählen Sie Ihre Geschichte mal einem Taxifahrer, der 10 Stunden am Tag arbeitet. Wenn Sie von dem noch mehr Solidarität fordern, kann es sein, der schmeißt Sie raus. Das sind die Männer, die Sie mögen, ich weiß. Nein, dem erzähle ich das nicht. Den frage ich, was er machen würde, wenn er im Lotto gewinnt. Was? Ja, was glauben Sie? Na, sich ein neues Taxi kaufen. Nein, das würde nicht mal Herr Neubauer machen. Der macht einfach gar nichts mehr. Seien wir doch ehrlich. Wenn es in diesem Land eines gibt, das wirklich niemand will, dann ist es Arbeiten. Moment. Jetzt komme ich nicht mehr mit. Das ist einfach unverschämt. Ach, die Leute wollen alles Mögliche. Einen Platz. Sie wollen gebraucht werden, akzeptiert, frei sein, keine Sorgen mehr haben, was weiß ich. Aber doch nicht arbeiten. Sie denken, dass das zusammengehört. Und jetzt gucken Sie nicht so. Das ist ein alter Hut. Wir träumen nicht von Arbeit, wir sind keine Maschinen. Wobei... Nein. Von ein paar Neurotikern abgesehen, träumen wir alle einen ganz anderen Traum. Ach? Ja, nämlich den vom weißen Strand, an dem wir den lieben langen Tag neben hübschen Mädchen liegen, die uns, wenn wir mal brummen, die Pina Colada nachfüllen. Das ist ja sehr interessant. Ja, wirklich. Nein, im Ernst. Der Taxifahrer arbeitet nicht, weil er das will. Er glaubt, dass er es muss. Aber er muss nicht. Es steht ihm frei, genau wie Neubauer zum Amt zu gehen. Warum macht er es nicht? Aus Sorge um sein bisschen Luxus? Nein. Ich sag Ihnen, warum er es nicht macht. Weil er Angst hat. Er hat Angst, dass man auf ihn herabblickt. Und zwar genau so, wie er heute auf Neubauer herabblickt. Und sehen Sie, da geht die ganze Debatte nach hinten los. Herr Fries. Ach, er spürt schon, dass der Mann, als er beim Amt die Hosen runtergelassen hat, ein Wagnis eingegangen ist. Denn jeder Trottel, der 2,50 € verdient, hält sich jetzt für was Besseres. Neubauer ist zwar ein Schaf, aber so gesehen ein mutiges. Und dafür kriegt er jetzt noch was geschenkt. Das ist es, was ihm der Taxifahrer nicht verzeiht. In der Tiefe seines Herzens ist er neidisch. Und weiter nichts. Na, ich glaube, heute müssen Sie nach Hause laufen. Ja, das kann schon sein. Ich find's wunderbar. Schmeißen wir alle unsere Jobs hin, dann gibt's keine Probleme Sie mehr. Sie begreifen es einfach nicht. Von mir aus können Sie Neubauer mit seiner ganzen Bagage verhungern lassen, bitte. Sie sind nicht auf der Welt, um andere zu retten. Aber reden Sie dabei nicht immer von Gerechtigkeit. Das ist einfach unverschämt. Vielleicht sollten wir... Das ist ein Witz, denn damit hat's nichts zu tun. Gut, also... Nennen Sie die Dinge einmal beim Namen. Dann kämen wir vielleicht weiter. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Diese Diskussion ist allein deshalb so ermüdend, weil sie verlogen ist. Okay. Sie nicht. Die haben Sie verarscht. Ja. Von Anfang an. Das Perfide ist, dass Sie es wirklich glauben. Sie stehen vorm Spiegel und denken, ist so. Du bist ein Schaf. Warum sind Sie nicht ausgestiegen? Ja, An dem Tag habe ich zum ersten Mal dran gedacht, aber nein, den Gefallen wollte ich denen nicht tun. Ich wollte, dass ihnen die Sprüche vergehen. Ich, verstehen Sie, ich wollte gewinnen. Was denn? Na, die Leute und... Mein Gott, ist das so schwer. Ich wollte mich nicht unterkriegen lassen. Sorry. Was ist? Es ist 7. Können Sie mal den Fernseher anschalten? Okay. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor wenigen Minuten gab in Berlin ein Sprecher des Landeskriminalamts im Fall der ermordeten Journalistin Isabel Dorn eine Erklärung ab. Manfred Eppler mit den Einzelheiten. Ja, Henningberg, die Aufregung hier ist groß. Soeben verwies ein Sprecher auf ein Videoband, auf dem die Leiche von Frau Dorn zu sehen sein soll. Zugleich habe der mutmaßliche Täter Hanno Vries das Wort an die Behörden gerichtet, heißt es. Der Sprecher sagte, neben der erschütternden Nachricht sei nun eine Reihe neuer Hinweise gegeben, um die Fahndung nach Hanno Vries auszuweiten. Genaueres wollte er dazu allerdings nicht sagen. Unterdessen ist hier die Rede von einem weiteren Skandal, denn besagtes Video soll aus bisher ungeklärten Gründen am Nachmittag für 2 Stunden im Internet zur Verfügung gestanden haben. Was? Der Sprecher bestätigte das und kündigte eine interne Ermittlung an. Was tun Sie? In der Frage des Sendemittels... Ich müsste es haben. Wenn das stimmt, hören, müsste ich es haben. Zeigen sich die Behörden indes weiter unnachgiebig. Na bitte. Der Sprecher verwies erneut auf den Tatbestand der schweren Körperverletzung. Ja. Weshalb drehen Sie mal leiser. Aus juristischen und ethischen Gründen. Bis auf... Wie haben Sie das gemacht? Ich habe das nicht gemacht. Ich bin nicht der Einzige, der für uns an der Geschichte arbeitet. Okay. Das ist er, ja? Ich... Ja. Ich möchte erklären, dass... Es tut mir sehr leid, was ich getan habe. Das war's? So ein Schwachsinn. Der soll sich stellen. Warten Sie. Nein, mir reicht's. Scheiße. Hält er drauf? Ja. Die sind doch alle krank. Okay. Was ist passiert? Vries wollte aussteigen. Schon Wochen vorher. Noch vor mir. Und heute denke ich, man hat es ihm angemerkt. Wie das? Er hat sich verändert. Ich kann Ihnen nicht mehr genau sagen, wann das war, aber es gab einen Tag, da saß ich vorm Radio und dachte, ich höre nicht richtig. Als hätten die den umgedreht. Die Situation bei den Neubauers, sie spitzt sich dramatisch zu. Mein Name ist Isabel Dorn. Und wir sind zurück mit Auf der anderen Seite. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe es gesagt, die Zeit, sie läuft den Neubauers davon. Heute Morgen um 8.30 Uhr hat Max erneut die Bundesagentur betreten, denn die Verzögerungen beim Amt, sie fordern nunmehr ein entschiedeneres Auftreten. Ja, inzwischen waren 4 Monate vergangen, in denen sie uns immer nur die Hälfte gezahlt hatten. Es ging einfach nicht mehr. Immer hieß es, wir bekämen den Rest. Moment, da geht's immer noch um diese Unterhaltsgeschichte. Ja, die waren sich nicht sicher, ob sie das zahlen müssen oder nicht. Okay, Sie denken dran, dass uns die Zeit wegrennt? Nein. Ich weiß, das interessiert Sie nicht, aber das hören Sie sich an. Das gehört dazu, okay? Ob es Ihnen nun passt oder nicht. Ich bin also dahin und habe gesagt, ich gehe nicht eher wieder, bevor Sie mir nicht irgendwas von dem geben, was Sie uns schulden. Und bitte. Ja, ich muss Ihnen sagen, dass Ihr Antrag... Es reicht. Angesichts der Umstände... Nein! Ohne Geld gehe ich hier nicht raus! Das hört sich verzweifelt an, oder? Ein bisschen übertrieben, ja. Nein, nein, ich meine, hat Max das Recht, auf diese Weise Unterstützung einzufordern? Natürlich nicht. Aber ihm wird trotzdem geholfen werden? Ungern. Was? Ja, weil das für den entsprechenden Bearbeiter ein Risiko ist. Sehen Sie, den Punkt hatten wir schon. Das Amt ist, entgegen der geläufigen Annahme, kein einheitliches Gebilde. Es ist so organisiert, dass es Neubauern mit unzähligen Gesichtern entgegentritt. Er trifft jedes Mal eine andere Person. Es ist aber ein Fehler anzunehmen, dass die miteinander in Kontakt stünden. Jetzt übertreiben Sie ja schon wieder. Ach, die verfügen zwar über ein Netzwerk und es wird auch jedes Mal dokumentiert, wenn Neubauer dort vorstellig wird. Wohl wahr. Ja, aber keiner schreibt auf, warum. Nur hat Neubauer das immer noch nicht begriffen. Mit jedem, vor dem er sitzt, redet er, als säße er vor dem Amt an sich. Dabei ist das nur ein Mensch, der noch nie zuvor von ihm gehört hat. Und zu guter Letzt diejenigen, die tatsächlich den Stift an seine Akte legen, die bekommt er gar nicht zu Gesicht. Das ist das sogenannte Schutz- und Rotationsprinzip. Gut, aber helfen werden Sie ihm. Hören wir doch mal rein. Wie viel brauchen Sie? Etwa 200 Euro. Aber so lang ist doch der Monat gar nicht mehr. Dieses Geld hätte schon vor Monaten kommen sollen. Naja, ist ja nicht so, dass Sie gar nichts bekommen haben. Ja, das reicht aber nicht. Und wieso kommen Sie dann erst jetzt? Ich war schon über 10-mal da. In der Sache, das kann ja nicht sein. Doch. Was haben Sie mit dem Geld gemacht, das Sie schon bekommen haben? Wie bitte? Na, in den letzten Monaten sind Sie doch auch ausgekommen. Wieso jetzt nicht? Das ist nicht ernst. Wir verwalten hier Steuermittel, Herr Neubauer. Und was Sie jetzt wollen, ist eine Vorschusszahlung im laufenden Bezug. Da muss ich Sie an das Haushaltsprinzip erinnern. Woran? Sie müssen mit Ihrem Geld haushalten. Jetzt passen Sie mal auf, Sie blöde Kuh. Ich will keinen Vorschuss. Ich will, dass Sie mir endlich das Geld zahlen, das mir zusteht. Darüber ist noch nicht entschieden. Ja, dann wird's Zeit. Setzen Sie sich, sonst rufe ich den Sicherheitsdienst. Scheiße. Für Ihren Fall ist eigentlich die Unterhaltsvorschusskasse zuständig. Das ist Unsinn. Nicht, solange die das nicht ausdrücklich erklären. Sie müssen dorthin. Ich? Und das sagen Sie mir erst jetzt? Tut mir leid, ich kann hier nicht ablesen, warum Sie keiner informiert hat. Ich zahle Ihnen jetzt 150 Euro aus, die werden Ihnen gegebenenfalls im nächsten Monat verrechnet. Tja. Da warten Sie aber bitte draußen. Da hat er nun alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Kann man wohl sagen. Weil, so kann man natürlich mit den Leuten nicht reden. Ja, aber Entschuldigung, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat er doch recht. Die Vorschusskasse ist für ihn nicht zuständig, weil... Ja? Er verheiratet ist. Ja, Sie können doch aber von der Sachbearbeiterin nicht verlangen, dass sie das weiß. Ja, aber... Ach, es ist Neubauers Aufgabe, diesen Nachweis zu erbringen. Und ganz ehrlich, kostet ihn ja keine Mühe, sich beim Jugendamt bescheinigen zu lassen, dass er keinen Anspruch hat. Das ist doch absurd. Nein? Entschuldigung. Nein? Nein. Wenn das Amt den Nachweis führt, kostet das Zeit und Geld. Wenn Neubauer es macht, kostet es nichts. Das Amt? Na, ihn auch nicht. Er hat ja sowieso nichts zu tun. Und das aus Ihrem Munde. Sagten Sie nicht, er will Tische und Stühle bauen? Wissen Sie, wenn Reich das gesagt hätte, okay. Aber Vries? Ach, hatten Sie das Gefühl, der mag Sie? Nein, aber für solche Plattitüden ist er zu eitel. Schön. Und? Ich hatte eine Idee. Papa, hallo, Papa. Sag mal, Nora, wo ist denn die Kiste mit den Kassetten? Hände hoch. Weiß ich nicht. Ja, aber die stand doch hier. Oder keine Bewegung oder Pimmel zeigen. Wir fahren in 2 Stunden. Okay. Wohin? An dem Tag ist sie zum ersten Mal mit den Kindern zu ihrem Vater. Okay, und was war mit den Kassetten? Papa! Ich weiß nicht. Ich fand plötzlich eine Menge Sachen eigenartig. Zum Beispiel, dass die uns noch nicht mal richtig vorgestellt hatten. Ja. Im Grunde wusste ich gar nichts über diese Leute, weder über Reich noch über Vries. Viele Jahre Leiter des Soziokulturellen Instituts in Mannheim und davor lehrt er an der First Lincoln University in Detroit, Michigan. Und zwar, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, Social Economy Studies. Würdest du für sowas nach Detroit gehen? Ich packe. Da werden Autos gebaut. Ist doch fein. Die Wahrheit ist, es gibt in Detroit nicht mal eine Lincoln University, in ganz Michigan gibt's die nicht. Was? Ja, und in Mannheim gibt's auch kein soziokulturelles Institut. Moment mal, aber die haben doch... Nein, die haben gar nichts über ihn veröffentlicht. Das wissen Sie nicht? Sie fangen nicht jetzt erst an, sich für Vries Vergangenheit zu interessieren, oder? Nee. Wir arbeiten dran. Aber wenn Sie was wissen, sagen Sie's. Okay. Ich musste vorsichtig sein. Ich konnte nicht einfach loslegen wie Sie. Für jedes Telefonat musste ich vor die Tür. Und im Netz, da war ich mir nicht sicher, was die sehen und was nicht. Das war vielleicht paranoid, aber... Geschenkt. Na, ich habe jedenfalls nichts rausgefunden. Es war, als gäbe es den Mann gar nicht. Ich hatte also nicht viel in der Hand. Wozu? Ja, was wohl? Um denen ans Bein zu pinkeln. Verstehen Sie, inzwischen war es mir egal. Ich wollte da nur noch raus. Und ich dachte, das ist meine Chance. Wenn ich denen nachweisen kann, dass sie die Leute belügen, lassen sie mich vielleicht gehen. Mein Honorar kriege ich trotzdem. Ich dachte, ich könnte die erpressen. Aber... Vries war eben eine Sackgasse. Aber da war er noch reich. Ich dachte, vielleicht gibt's bei dem auch einen Haken. Und da hatte ich mehr Glück. Die hatten gesagt, er sei Anwalt. Und das ist er auch, aber gehen Sie mal hin. Der hat nicht mal ein Büro. Der sitzt den ganzen Tag in seiner Wohnung. Woher wissen Sie das? Ich hab's beobachtet. Ich hatte ja viel Zeit. Die ersten 3 Tage kam er nur nachmittags raus, um zum Sender zu fahren, und Besuch bekam er so gut wie gar nicht. Der hat auch keine Sekretärin oder sowas. Okay, nun konnte das alles heißen, aber ich hatte keine Wahl. Also habe ich weitergewartet. Und dann passierte es. Am 4. Tag kam er schon morgens runter und jetzt raten Sie, wo er hingefahren ist. Nein. Mit dem Bus. Nee. Doch. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Aber der zieht dort, wie alle anderen, brav seine Nummer und wartet, bis er dran ist. Was? Das glaube ich Ihnen nicht. Scheiße. Ja. Der ist ein Schaf, so wahr ich hier sitze. Haben Sie ihn darauf angesprochen? Nein, ich bin doch nicht blöd. Das erste Mal war ich im Vorteil und ich kann eins und eins zusammenzählen. Wenn der eine stempeln geht, schreibt der andere keine Bücher. Nein. Ich dachte, jetzt lasse ich es drauf ankommen. Ich habe mir einen Rekorder besorgt, habe den in eine Tasche gepackt und bin zu Vries gefahren. Okay. Das war? An dem Abend, bevor es passiert ist. Guten Abend. Was machen Sie hier? Ich muss Sie sprechen. Das ist ungünstig im Moment. Nicht für mich. Hey, was soll das? Wir sollten uns setzen. Ich rufe die Polizei. Dann erfahren die alles, was ich weiß, und die Presse gleich mit. Wovon reden Sie? Ich war bei Reich. Sie können mir was zu trinken anbieten. Was denn? Wie wär's damit? Das ist Korn. Na, der passt doch zu uns. Stopp. Das haben Sie auf Band. Von Anfang bis Ende. Wie haben Sie es herausgefunden? Gar nicht. Ich weiß nur, wer Reich ist, und ich weiß, wer Sie nicht sind. Den Rest erzählen Sie mir, und zwar jetzt. Nein. Hören Sie, ich mein's ernst. Ich gehe zur erstbesten Zeitung und dann wird diese Scheißshow übermorgen eingestampft. Das wird sie doch sowieso, wo Sie schon so weit sind. Laut oder leise, es liegt bei Ihnen. Ich habe nichts gegen Sie. Und darf ich? Nein. Sie haben recht. Wir sitzen im selben Boot. Nein, das tun wir nicht. Sie haben monatelang auf mir herumgehackt. Unfreiwillig. Und es tut mir leid. Das tut Ihnen leid? Ja, weil... Das hat doch Spaß gemacht. Nein. Aber ich verstehe, dass Sie das glauben. Die Wahrheit ist, dass ich genauso wenig wie Sie gewusst habe, worauf ich mich einlasse. Die haben mir die Statements diktiert. Das glaube ich Ihnen nicht. Reich hat es auch nicht gewusst. Waren Sie bei ihm drin? Nein. Ist besser so. Er ist ein armes Schwein. Sie haben ihm letztes Jahr die Restschuldbefreiung gestrichen. Und wissen Sie warum? Ein Inkassounternehmen hat ihm einen Titel angehängt wegen Schwarzfahrerei. Aber jeden Tag im Anzug. Dabei ist er bei Gericht gar nicht mehr zugelassen. Er weigert sich nur, das Schild von seiner Tür abzuschrauben. Kennen Sie sich da aus? Ich glaube, das ist auch illegal. Was, der hat sich kaufen lassen? Genauso wie Sie. Und ich? Scheiße. Aber das verstehe ich nicht. Es gibt doch Hunderte, die jeden Tag die Experten geben. Die reißen sich drum und die machen das umsonst. Warum Sie, warum Reich? Jetzt haben Sie geblökt. Was? Ich sagte doch, es geht nicht darum, eine Diskussion zu führen. Sie müssen doch gemerkt haben, dass das bis hierhin reines Entertainment war. Kein Mensch will Argumente hören. Aber wenn Sie sich einen echten Professor ins Studio setzen, glauben Sie, der beleidigt das Publikum, nur weil die Sendeleitung glaubt, das wäre mal nötig? So denken die. Das sind keine Journalisten, das sind Regisseure. Die ziehen die Fäden und wir heben den Arm. Das kennen Sie. Das klingt nicht, als hätte Sie das überrascht. Ich habe gedacht, ich könnte mich widersetzen. Das war mein Irrtum. Meinen Beruf? Ich meine, meinen richtigen. Kannten Sie den von Anfang an? Natürlich. So gesehen haben Sie recht. Ist nicht dasselbe. Aber wenn es Sie tröstet. Reich ist jeden Abend besoffen und ich... Ich wollte meinen Vertrag lösen, schon vor 2 Monaten. Seien Sie froh, dass Sie nicht dabei waren. Die können sehr hässlich werden. Frau Dorn? Na, die vor allem. Es ist ihr Konzept. Wussten Sie das? Und die hält Prozente an dem Laden. Die verklagt sie wegen Vertragsbruch. Da werden Sie ihr Lebtag nicht mehr froh. Nicht bei dem, was ich jetzt weiß. Seien Sie nicht dumm. In ein paar Tagen kriegen Sie ihr Geld bewilligt. Dann sind Sie für die nicht mehr interessant. Und solange Sie das Spiel mitspielen, haben Sie auch ein Recht auf Ihr Honorar. Egal, was passiert. Was passiert denn? Wissen Sie, Sie sind jung. Für Sie ist das nicht mehr als eine Episode. Ich bin ein alter Mann. Ich habe jahrelang Kopf und Kragen riskiert für nichts. Für ein paar Bilder, damit Leute, die auf dem Klo eine Illustrierte durchblättern, sehen, was in der Welt passiert. bevor Sie sich damit den Arsch abwischen. In Ihrem Alter lag ich in Beirut mit der Schussverletzung im Dreck. Das waren Argumente. Nun, jedenfalls habe ich nicht gedacht, dass der Ruhestand was ist, das ich erlebe. Aber das war dumm. Verstehen Sie, es reicht, dass ich seit Jahren von der Hand in den Mund lebe. Ich lasse mich zum Schluss nicht auch noch bespucken. Nicht von denen. Zum Schluss? Gehen Sie nach Hause. Holen Sie Ihre Frau zurück und Ihre Kinder. Und verhalten Sie sich still, dann haben Sie bald ein bisschen Geld. Warum mieten Sie nicht einen Laden und machen ein kleines Theater auf? Da sind Sie eingeknickt. Ja, auf Wiedersehen. Ich hatte keine Ahnung, was er vorhatte, und hätte er mir gesagt, hätte ich es nicht geglaubt. Okay. Das war's. Ich leg mich jetzt hin. Ihr Geld. Wollen Sie es nachzählen? Nein. Gut. Eine Frage noch. Ja? Von der Sendung, in der er auf die Dorn geschossen hat, haben Sie da auch einen Mitschnitt? Den würden Sie tatsächlich auch noch kaufen, ja? Haben Sie ihn? Fragen Sie Benningsen. Der macht Ihnen bestimmt ein Angebot. Meinen habe ich der Polizei gegeben. Bis morgen. Ja. Das werde ich nie vergessen. Glauben Sie, dass Sie uns schildern können, was passiert ist? Ich bin's. Ich weiß, dass es spät ist. Die Sendung hatte ganz normal angefangen. Habt ihr was gefunden? Sie haben sogar noch Witze gemacht. Mit Herrn Fries? Ja, ja. Okay. Wir waren uns nicht so spinnefeind, wie die Leute glauben. Es war ja irgendwo auch eine Schuld, ja, nicht wahr? Fries war Fotograf. Hat er mir gerade gesteckt. Ich habe ihn geachtet. Sieh mal nach, ob du da irgendwas findest. Was Wenn ja, ruf mich an. Ich setze mich hin und schreibe den Mist auf. Frau Dorn hat ihm eine Frage gestellt. Ich weiß nicht mehr was, irgendwas Banales. Aber er hat nicht geantwortet. Hm? Ja. Er hat sie nur angesehen. Mit einem Blick, den ich vorher noch nie gesehen habe. Okay. Bei niemandem. Ach, und noch was. Dann stand er auf. Ich gebe dir die... Ich war verwirrt. Warte mal. Wir alle, Frau Dorn, der Tontechniker, wir wussten nicht, was passiert. Ich rufe sie später zurück. Dann zog er die Waffe. Wer bist du denn? Ja, hier ist Zimmer 14. Hier läuft eine Ente rum. Hm? Was weiß ich, wie die hier reingekommen ist. Nein, die Fenster sind... Die sind zu. Keine Ahnung. Kommen Sie rauf und tun Sie was. Gehst du da weg? Du sollst... Ah, Mist. Was die macht? Die scheißt mir auf meinen Artikel. Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Sagen Sie, hat Neubauer schon ausgecheckt? Natürlich kennen Sie den. Zimmer 12. Ist mir wurscht, wie der sich bei Ihnen genannt hat. Ist er noch da? Scheiße! Hey, stopp! Halten Sie an! Sie sollen anhalten! Hat er dich erkannt? Ich glaube nicht. Ich habe gesagt, das mit der Ente ist Mist. Weil du ein Schisser bist. Bin ich nicht. Weil du was gegen Tiere hast. War ein richtiges Seelchen. Mank, mank. Das war's, Freunde. Wir haben's geschafft. Das glaubt uns kein Mensch. Na, wollt ihr mal schnuppern? Ist schmutzig, stinkt aber nicht. Und was ist, wenn er die Ausgabe jetzt ablest? Na, wieso sollte er? Hast du denen den Sendemitschnitt gegeben? Bella war dagegen. Wieso? Wo ist die überhaupt? Sie geht nur noch verschleiert, das ist ihr zu anstrengend. Kennst sie doch. Die soll sich nicht so haben. Wieso ist sie dagegen? Schon okay, der Preis hat sie überzeugt. Na also, dann haben wir das Wurstblatt gerade eine knappe Million gekostet. Glaubst du, die sagen die Nummer ab, nur weil der jetzt ein komisches Gefühl hat? Geil. Die kommen morgen mit 200.000 Exemplaren raus. Ich bin dafür, dass wir den Kollegen im Sommer mal einladen. Nein. Der hat bestimmt viele Fragen. Das ist ein sozialromantischer Reflex. Ach, mach mal das Radio an. Doch, was wir gar... Jetzt mach doch mal. Es ist an. Ich fasse es nicht. Schweigen im Walde. Haben wir keine Musik? Klar. Oh, nee, nicht. Jetzt macht er. Mach. Ich liebe es. Was denn? Das hättest du nicht. Es war nicht viel, doch es gebar denselben Geist aus unseren Gebeten. Und alles ist diese Zeit schon längst vorbei. Hab ich das alles wirklich nur geträumt? Melancholia, Melancholia, ist dieser Traum schon längst vorbei? Gibt es die Zeit schon längst nicht mehr? Wir hatten alles und wir gaben alles her. Melancholia, Melancholia. Wollen Sie noch Couscous? Nein. Was anderes machen die ja nicht. Ich leide auch darunter. Ja, stopp. Der Sender, die Verkabelung, das Amt, das war alles Show. Entertainment. Bis aufs Amt, das war alles echt. Ja, die waren noch ekliger, als wir gehofft hatten. Und das Blut? War auch echt. Aber wie haben Sie das gemacht? Oh. Ach, es war schon. Und Ihre Familien? In Tanga ist heute Markt. Die kommen mit dem letzten Bus. Danke. Wo haben Sie sich denn kennengelernt? Wo wohl? Sie sagen mir nicht, dass Sie zusammen Beete gehakt haben. Das hat nicht viel gefehlt. Und woher kam dann das Geld für den Radiosender? Hatten wir verbuddelt, aber nicht dem Amt sagen. Reich mir doch mal den Wein. Die kriegen Sie. Oh, bestimmt. Da freue ich mich drauf. Auf die Gesichter, wenn die alle erfahren, dass sie sich die Tränen umsonst abgedrückt haben. Das Beste war der Gedenkgottesdienst. Wie viele Staatssekretäre saßen da? Ich glaube, 4. 3. Na gut. Finden Sie das witzig? Nein. Ich für meinen Teil betrachte das hier als eine Art Exil. Wissen Sie, in einem Land, das eine tote Isabel Dorn zur Ikone macht, mag ich nicht länger sein. Nein? Nein. Nein. Nee. Hm. Kennt ihr den? Auf der anderen Seite. Hörspiel von Alexander Brabant. Die Rollen und ihre Darsteller waren Max Neubauer, Robert Galinowski. Tom Jagosch, Torben Kessler. Hanno Vries, Jürgen Thormann. Jochen Reich, Udo Schenk. Isabel Daum, Julia Brabant. Karl Benningsen, Christian Körner. Ehefrau, Stefanie Schönfeld. Bearbeiterin, Eva Krüll. Außerdem wirkten mit Frauke Pohlmann, Frank Arnold, Hendrik Dorin, Martin Seifert, Christoph Wittelsbürger, Liane Damenhain, Martin Schaller, Gerd Darsen und Axel Thielmann. Ton Nikolaus Löwe. Regie Alexander Brabant. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2011.